und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Wie kann man? Für euch am Mikrofon Florian. In der heutigen Episode geht es um macOS Sierra, denn ich habe auf meinem Mac Version 10.10.5 und möchte nicht auf Version 10.13.2, müsste die aktuelle Version sein, upgraden, sondern auf Version 10.12.6. Ich habe da im Netz einen Link gefunden und wurde weitergeleitet zum App Store und bin jetzt auf der Produktseite von macOS Sierra, kann man ja hier hören. Und auf diese Install macOS Sierra Free Taste ja, jetzt braucht das Teil mein Passwort. Ich würde mal sagen, ich melde mich gleich bei euch. Also, bis gleich. Da bin ich wieder. Ich habe das Passwort eingegeben, werde jetzt gleich auf Anmelden gehen. Aber vorweg entschuldige ich mich, denn gleich wird es so sein, dass ihr hier mein Voice-Over hören würdet. Denn ich nehme das mit meinem iPhone auf und werde gleich, weil ich die Zwei-Faktor-Authentifizierung drin habe, wohl an meinem iPhone rumwischen, um den Code zu hören, den ich gleich noch zusätzlich eingeben muss, weil ich mich hier anmelde, um das Upgrade zu ziehen. Also nicht wundern, bitte ausnahmsweise mal so hinnehmen. Dann gehe ich mal auf Anmelden. So, jetzt kommt das mit der Zwei-Faktor-Authentifizierung. Sprachausgabe aktiviert. Nicht erlauben. Deine Apple-ID wird für die Anmeldung auf einem Gerät in der Nähe von Frankfurt am Main, Hessen verwendet. Also, naja, das ist so eine Frage für sich, ne? Frankfurt am Main, na gut. Erlauben. Taste. Hinweis. Apple-ID-Bestätigungscode. Okay. Taste. 6, 3, 7, 2, 5, 9. Gib dein Passwort. Gefolgt von diesem Code in das Passwortfeld auf deinem Gerät ein. Machen wir das doch mal hier. So. Apple gibt ein Pass. 9, 5. 2, 7. 3, 6. Okay. Taste. So, hier auf OK klicken. Auswahl. Mein Rekord. Und hier auf Enter. Dialog schließen. Und das Update ist jetzt, beziehungsweise Upgrade ist jetzt dabei und lädt wohl runter. Okay. Dann melde ich mich gleich wieder, wenn der Assistent offen ist, beziehungsweise ja, wenn da jetzt steht, fortfahren und die Installation wäre bereit und bla bla bla. Blub. Halt. Naja, also, bis gleich. Auswahl, mein Rekord. Willkommen zurück, das Upgrade ist geladen. Ich springe jetzt mal in das Installationsfenster. Hier steht fortfahren, ich springe mal ganz nach oben. Install macOS Sierra. Jetzt ist hier so ein Bild. macOS Sierra sagt VoiceOver. Klick auf Fortfahren, um die Installation von macOS Sierra zu konfigurieren. Machen wir doch. Ja, natürlich akzeptieren wir die AGB und Datenschutzgeschichte. Ja, ich akzeptiere den Software-Lizenzvertrag. Ja, soll auf meiner Macintosh-Platte installieren. Installieren, so. Na gut, jetzt brauche ich mein Passwort. Und der Rest an sich ist simpel. nachdem ich mein Passwort angegeben habe und das mit Enter bestätigt habe, ist es so, dass dann die Installation durchläuft, der Mac dann gleich neu startet und dann den Rest konfiguriert. Ich würde sagen, das war's dann. Wir hören uns demnächst irgendwann. Dann, bis dann.